Die neue Universität von Paris wird in den Wald von Vincennes verlegt. Am 21. August 1968 ist der Spatenstich. 30.000 Quadratmeter Fläche werden bebaut. Vincennes wirbt damit, eine, Zitat, populäre Universität zu sein. Das heißt, sie ist für jeden offen. Ausländer, Gehaltsempfänger, Leute ohne Abitur, ohne Altersbegrenzung. Es ist eine monumentale Neuerung zu einer Zeit, wo bis auf wenige Ausnahmen nur die Jugendlichen aus der Bourgeoisie Zugang zu den französischen Hochschulen haben. Mais n'ayez pas peur. On sait ce que c'est que la radio. Il ne peut rien s'y passer. Fächer, die sonst nicht an Hochschulen angeboten werden, erscheinen in Vincennes, wie zum Beispiel Psychoanalyse, Urbanismus, Linguistik, Musik, Theater, bildende Kunst oder Film. Der Musikkritiker Daniel Coe macht in Vincennes Musikseminare, in denen die Studenten mit dem Werk von Albert Ayler vertraut werden, aber auch mit arabischem Gesang von Kalsum bis hin zu Farid El Atrash. Serge Loupien in seinem Buch La France Underground. Erica, child of our uncharted microtones, thrown through the dawn, the maze of long. Pierre Barou verdient also auf einmal viel Geld und wird Alleinbesitzer des Plattenlabels Sarava. Er beschließt, nicht nur eigene Aufnahmen zu veröffentlichen, sondern ein Label, das alle möglichen Arten von Experimenten offen steht, den Musikern zu ermöglichen. Ein paar Jahre später begegnet er Jacques Higelin, einem Schulfreund, und Brigitte Fontaine, die in Brest aufgewachsen ist. Und zwischen 1968 und 1975 erschienen 20 Alben auf diesem Label, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Jazz, Rock, Folk Rock, Proto World, Blues, Film Soundtracks. Unter anderem auch eine ganz spontane Begegnung auf der Straße zwischen dem Art Ensemble of Chicago und einem, ja, heute würde man sagen, Slam-Poeten. Le moral nécessaire de signer le chèque qui doit nous unir. Je n'ai plus le moral nécessaire de tendre ma joue pour recevoir la gifle de la justice. Je n'ai plus le moral nécessaire de penser gauche et d'agir droite. Je croise en trois espèces chez l'homme la foi, la faim et la trahison. Je préfère agir avant de réfléchir, car le résultat n'est toujours pas le même. Pour une fois, j'enlèverai ma cravate pour m'introduire facilement dans la bourgeoisie ouvrière. Afin d'avoir la conscience tranquille. Dites-moi, pourquoi achetez-vous des disques de blues? Est-ce par pitié ou parce que c'est bon? Le professeur Barnard est-il raciste? Ceux qui ont trouvé la bonne réponse ont gagné un cœur bien frais. Alles zusammen ergab eine infernalische Mischung an Musik von Suchern, Mentalkranken und Gedopten sowie einigen Revolutionären, erinnert sich Bernard Lubat. All das produzierte eine Ästhetik, eine Musik, die monatelang jeden Saal leerte. Die Provokation ist im Humor angesiedelt. Ich mache mich lustig über mich selbst, über die Welt, über alles. Das ist die Freiheit, die ich gefunden habe. In den 70er Jahren marschierten Rock und Free Jazz zusammen, sagt der Produzent und Labelmacher Gérard Terronez. Alle probten in Gilles Club. Wir kommen immer auf die gleichen Sachen zurück. Gilles Club, Barrikaden in den Straßen. Der Pianist François Tusk war näher bei den Arbeitern von Renault, während ich, sagt Terronez, die frequentierte, die die Sorbonne besetzt hielten. Doch der Kampf war derselbe. Das Siegfried Kessler Trio mit dem Bassisten Bar Phillips, der dieses Stück auch komponiert hat, Spikenard, Live at Gilles Club, 26. Dezember 1969. Thank you. Fred Kessler Klavier, Bar Phillips Kontrabass und Steve McCall an den Drums. Spike Knot, Live at Jill's Club. Ich habe nie darum gebeten, dass man mir das Etikett Free Jazz auf den Rücken klebte, sagt der Produzent Gérard Terrones. Ich komme vom Blues her, wie jeder weiß. Ich lehne den Begriff Free Jazz aber nicht ab. Ich finde ihn bloß restriktiv. Gleichzeitig gibt es mich nur, weil es Free Jazz gab. Die anderen Labels gehen atemberaubend schnell wieder ein oder wechseln in die U-Musik über. Die Free Jazz Fans dagegen bleiben dieser Musik treu. So schuf ich mir meine Kundschaft. Und jetzt eine frühe Aufnahme von Jacques Higelin aus dem Jahr 1970. À moi les monstres. C'est après, désespoir, après, tu peux faire. Après, je veux dire. Solitude, colère, waouh, avez-vous déjà regardé en face le criminel de 5 ans qui a foutu le feu à son lit cage? Qu'est-ce que vous préférez? Sa tête, sa peau ou sa photo. Der Rock, die Fete, der Kommunitarismus, die Lust, die Phantasmen, der Sex und vor allem die Homosexualität. Die Meinung, dass jede und jeder über ihren Körper selbst in aller Freiheit verfügen können, breitete sich aus. Serge Lupien in La France Underground. Damals konnte man sich am runden Tisch stundenlang unterhalten über die Gesellschaft, die Musik, die Politik, die großen Themen. Ich habe diese Zeit intensiv miterlebt und gelebt, sagt Michel Portal. Es gab viele Zweifel an der Musik bei uns, aber man hat wirklich gesucht, gemeinsam im Kollektiv. Doch als sich unser Bassist Beb Guérin aufgehängt hat, war das ein furchtbarer Schock für mich. Dieser 14. November 1980. Ich habe nie darüber gesprochen, aber ich konnte es einfach nicht fassen. Et vous qui m'écrasez la gueule sous des tonnes de tablettes de chocolat. Salut. Et la cou- confiture qui est cachée dedans. Crache-la, crache. C'est de la confiture, chantage, pourquoi devenir grand, fort et beau. À nous les monstres, eine 20-minütige Improvisation von Jacques Higelin. Der Saxophonist Richard Rauh, R-A-U-X, wurde dem Drummer Christian Vander im Winter 1969 vorgestellt. Vander war damals dabei, eine Gruppe zu formieren. Sie sollte Magma heißen. Der Vorläufer oszillierte zwischen Rock, R&B und Free. 1970 erschien das Debütwerk von Magma bei Philips, ein Doppelalbum. Der Sänger ist der phänomenale Klaus Blasquist, der Gitarrist Claude Engel, der Keyboarder François Fatton-Cain, Flötist und Sopransaxophonist Teddy Lasry und Alain, genannt Paco Charlery, Trompete, Percussion. Magma aus ihrem Debütalbum vom April 1970. Thank you. Unsere Musik ist tropisch, präzis, symphonisch, grenzenlos, schreibt der Sänger Klaus Blaskwitz in seiner Autobiografie. Die Dynamik ist sehr breit angelegt und jeder hat seinen Platz im Überleben dieses Universums. Ich bin nicht gewohnt an diese neuen Ideen, die ständigen Überraschungen, die Verbindung von Gitarre und Keyboards, die Kombination aus Trommeln und Bläsern. Ich kann nicht anders singen als so, wie ich es beim ersten Mal höre. Ich bin gerade 19 Jahre alt geworden. Ein Weg tut sich vor mir auf. Auch wenn er sich nie politisch engagiert hat, Klaus Blaskwitz ist ein purer Anarchist, sagt der Gitarrist Richard Pinas. Später noch mehr von Magma, jetzt erstmal die Gruppe Lard Free, im Dezember 1970 gegründet von dem Schlagzeuger Gilbert Hartmann, einem Jazz-Schlagzeuger, der in Le Havre studiert hat. Im Club Le Chat qui Pêche kann er mit Don Cherry, Kent Carter und Steve Lacy musizieren, aber sein Leben hat sich verändert, nachdem er Captain Beefheart und seine Magic Band gehört hat beim Festival von Amouji. Die Musik von Lard Free beschreibt Gilbert Hartmann als, Zitat, Rock und Jazz gleichzeitig, aber ohne den puristischen Jazzer-Diskurs. Thank you. ließ 1971 die Gruppe Lard Free um den Drummer Gilbert Hartmann mit Petit Tripou du Matin. Si muero, dejad el balcón abierto. El niño come naranjas, desde mi balcón lo veo. El segador siega el trigo, desde mi balcón lo siento. Si muero, dejad el balcón abierto. Si je meurs, laissez le balcon ouvert. L'enfant mange des oranges. Depuis mon balcon, je le vois. Le moissonneur fauche le blé. Depuis mon balcon, je l'entends. Si je meurs, laissez le balcon ouvert. Schlagzeuger bei Michel Portal, Sonny Sherrock und Don Cherry nimmt Jacques Tolo 1971 für das Futura-Label von Gérard Théronès sein erstes Album unter eigenem Namen auf. Der Titel gehört zu den absurdesten in der Geschichte der Schallplatte. Wenn der Klang schrill wird, die Giraffe ins Meer werfen. Quand le son devient aigu, jetez la girafe à la mer. Es ist ein unklassifizierbares Album, das eine wenig bekannte Seite an Jacques Tolo zeigt, dem Schlagzeuger, der hier auch als Komponist und Klavierspieler agiert. Jacques Tolo mit seiner Komposition Cécile